Vorbahnstraße, Sonntag. Von oben sieht man nur den Briefkasten. Die Telefonzelle steht gleich daneben. Auch hier Sonnengelb. Auch hier keine Verbindung. Das Geld bleibt im Schlund stecken und der Groschen fällt nicht. Also auch hier kein Gespräch. Gegenüber das Plätschern des Brunnens, viel junges Grün, Bäume, Autos, Menschen, Straße, Fahrräder. Hinter mir liegende Zeitungsblätter im leichten Wind und das Boulespielfeld auf der Verkehrsinsel.